den Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem Einen, dem Allbezwinger.